Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie 7 Aufgaben. Wählen Sie. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie sitzen in einem Café und hören, wie sich 2 junge Leute über die Arbeit als Skilehrer unterhalten. Laura, komm, wir setzen uns hier hin. Der Tisch ist nett. Na, Robin? Was ist denn so wichtig, dass du nicht bis zum Mathekurs am Freitag warten konntest? Du arbeitest doch in den Weihnachts- und den Semesterferien als Skilehrerin. Meinst du, das könnte ich auch machen? Wie gut fährst du denn Ski? Perfekt! Aber ohne Spaß. Ich fahre echt gut Ski. Mit meinen Eltern bin ich immer nach Österreich gefahren. Und da gibt es keinen Berg, den ich nicht runterfahren kann. Okay, aber du musst die Skilehrerprüfung machen. Das kannst du aber noch schaffen vor den Semesterferien. Muss man dafür auch lernen? Ist die Prüfung schwer? Nee, nicht besonders. Aber ein bisschen Theorie musst du schon lernen. Vorschriften und so. Vor allem Sachen, die mit Sicherheit zu tun haben. Okay, und wenn ich die Prüfung bestanden habe, wie geht's dann weiter? Du suchst dir ein Skigebiet aus und bewirbst dich dort bei einer Skischule. Allgemein kann ich sagen, die kleinen Skischulen sind netter, aber die großen zahlen ein bisschen mehr. Allerdings sind die Unterkünfte für die Skilehrer bei keinem toll. Naja, ich brauche nicht unbedingt ein Luxushotel. Und was für Kurse kann ich dann unterrichten? Am Anfang kriegt man immer Kinderkurse. Die sind süß. Und die mache ich auch am liebsten. Na, ich weiß nicht, ob ich als Babysitter für Kinder auf Skiern geeignet bin. Du kannst dich aber auch bei einer Reisefirma bewerben, die Skiferien anbietet. Du fährst dann mit denen im Bus in den Skiort, wohnst auch im Hotel und gibst dann den Teilnehmern der Reisegruppe Unterricht. Da hat man fast nur Erwachsene. Na, das hört sich doch viel besser an. Aber sag mal, Laura, wie viel verdient man denn eigentlich so mit Skikursen? Wenn du das machen willst, um reich zu werden, dann musst du dir was anderes suchen. Aber der Vorteil ist, du kannst Ski fahren, machst ein bisschen Urlaub und verdienst auch noch ein gutes Taschengeld. Und noch was, wie viel kostet denn die Prüfung? Vor 3 Jahren hat sie 1500 Euro gekostet. Das ist aber eine ganze Menge Geld. Vielleicht können mir meine Eltern das Geld leihen und ich gebe es ihnen zurück, wenn ich etwas verdient habe. Na, mal sehen.